Kundgabe 2524. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.10.1942. Falsche Auslegung der Heiligen Schrift. Irrlehren. Es legen sich die Menschen viele Worte der Heiligen Schrift falsch aus. Und sie geraten dadurch in einen Irrtum, in ein Wissen, das weit von der Wahrheit entfernt ist. Denn durch diese falschen Auslegungen sind Lehren entstanden, die immer wieder von Mensch zu Mensch fortgepflanzt wurden, sodass der Irrtum sich immer weiter verbreitete und immer schwerer als Irrtum erkannt wurde. Gott hat sein Wort den Menschen immer so gegeben, wie es ihrem Geisteszustand entsprach. Und immer war es verständlich für den, der es recht verstehen wollte. Sowie aber verstandesmäßig sein Wort durchdacht wurde, sowie der Mensch rein forschungsmäßig den Sinn zu ergründen suchte, ohne den tiefen Willen, sich selbst, das heißt seine Seele, durch das göttliche Wort zu gestalten, wurde dieses Wort den Menschen schwer verständlich. Das Denken ging in die Irre. Unter solchen Voraussetzungen sind Lehren entstanden, die das göttliche Wort verunstalteten insofern, als dass sie nicht übereinstimmten mit dem, was Jesus Christus auf Erden gepredigt hat. Es wird wohl das Wort Gottes angeführt, jedoch ein völlig anderer Sinn hineingelegt. Und es versteht die Menschheit nun sein Wort nicht sinngemäß, sondern menschliche Erklärungen haben den Sinn verändert. Und folglich ist das göttliche Wort verbildet worden und verbildet den Menschen wieder als göttliches Wort hingestellt worden, die nun nichts anderes gelten lassen und voller Eifer eintreten für dieses verbildete Wort. Und es ist überaus schwer, ihnen die reine Wahrheit zu bringen und sie davon zu überzeugen, dass sie etwas rein Menschliches vertreten, dass sie einen Kult treiben mit reinem Menschenwerk, und dieses Menschenwerk unbeständig ist. Bevor sie nicht selbst zu dieser Überzeugung gelangt sind, werden sie auch die Wahrheit als Irrtum hinstellen. Und es wird für die Vertreter der Wahrheit sehr schwer sein, mit ihnen Fühlung zu nehmen, denn sie werden keiner diesbezüglichen Belehrung zugänglich sein. Sie werden sich selbst als Hüter der Wahrheit hinstellen und keine Belehrung annehmen, die ihnen aus dem Reich der Finsternis kommend dünkt. Und so streitet das Licht mit der Finsternis. Doch es wird das Licht nicht als Licht erkannt, solange nicht das ernste Streben nach der Wahrheit sich unter den Menschen Bahn bricht und es ihnen nun wie Schuppen von den Augen fällt, dass sie nur den Irrlehren Glauben geschenkt haben. Und dann ist noch Zeit für alle die Menschen, die sich Gott gegenüber klein und unwissend dünken. Denn ihnen wird die Gnade gewährt werden, zur Erkenntnis zu gelangen, weil sie ihren Willen nun nicht mehr dagegen setzen, sondern begierig die Wahrheit annehmen, die sie nun auch als Wahrheit erkennen. Amen.